Ich wollte noch mal kurz auf etwas Bezug nehmen, was du da gerade gesagt hast. Du hast zum Beispiel den Namen Dieter Duhm erwähnt. Dieter Duhm ist zu dem Zeitpunkt, als Peter Brückner das, was wir jetzt gerade versucht haben zu referieren, veröffentlicht hat, auch mit einer Arbeit an die Öffentlichkeit getreten. Aus dem Juli 1973 stammt das. Und ich finde, du hast gerade sehr differenziert dargestellt, die Brücknerschen Methoden und auch den Versuch von Peter Brückner, wirklich emphatisch der Sache selber sich anzunähern und aus der Sache selber auch eine Kritik zu entwickeln. Und die Fragestellung, die du eben hattest, wie ist denn das eigentlich möglich gewesen, und dass doch diese Ansätze eigentlich völlig verpufft sind. Ich finde, dass durch das Verfahren Dieter Duhms deutlich wird, wie so die allgemeine Art und Weise mit linken Phänomenen umzugehen, ganz deutlich wird, warum das auch wieder eingeebnet wird, wenn jemand wie Peter Brückner so differenziert zu Werke geht. Der Dieter Duhm macht das nämlich ganz anders, und das kommt wahrscheinlich sehr, sehr vielen bekannt vor. Ich nenne das Verlautbarungsprosa. Liest sich unheimlich glatt, und jeder, der irgendwie politisch links unterwegs ist, kann sich das sofort ans Revier heften. Die Überschrift von dem Abschnitt heißt Revolution Praxis als Einheit von individueller Emanzipation und gesellschaftlicher Veränderung. Und daraus zitiere ich dann unten: Radikale, das heißt auf den Grundgehende, das ist ein Marxischer Ausdruck, emanzipatorische Praxis, findet auf allen Ebenen zugleich statt. Sie kann die Entfremdung, auch die individuelle, nur aufheben, wenn sie vorstößt bis ins ökonomische Grundverhältnis, also Widerspruch Lohnarbeit-Kapital, in dem alle anderen Entfremdungsverhältnisse gesetzt sind. Sie fällt deshalb zusammen mit politischer Praxis. Jetzt kommt ein Marx-Zitat. In der revolutionären Tätigkeit fällt das Sich-Verändern mit dem Verändern der Umstände zusammen. Und dann kommt es zum nächsten Thema. Das sage ich nicht, um Dieter Duhm in der Phase zu denunzieren, sondern um deutlich zu machen, aus meiner bescheidenen politischen Praxis kenne ich die Art und Weise von sehr verständnisinnigen Verlautbarungsprosa-Teilen wie diesen, die dann an die Widersprüche eigentlich gar nicht anreichen, und jeder kann aber auch sofort zustimmen, ja, ja, das ist schon richtig, führt aber gar nicht weiter. Und das Unbequeme, was du gerade sehr schön herausgestellt hast, Christoph, an Peter Brückner, ist, dass er genau dieser Art von dem Zugleistern von Widersprüchen entgegengearbeitet hat. Und ich behaupte auch im Nachhinein noch, heute ist er auch deshalb so ein toter Hund an der Universität, weil er es eben so gemacht hat. Weil er nicht vereinnahmbar ist für irgendeine Richtung und weil er schlichtweg ein Verfahren versucht hat zu entwickeln und angewiesen war auf Mitarbeit, die nicht ohne weiteres erfolgt ist. Klaus Hahn in Klammern vielleicht schon mal als Andeutung. Deswegen ist er so isoliert geblieben auch. Das hier ist heute noch, der Dieter Duhm macht jetzt was ganz anderes, das ist heute noch in sehr, sehr vielen Flugblättern wiederfindbar. Mit einer anderen Terminologie. Und das scheint mir auch ein Kern des Problems zu sein, weil du das angesprochen hast. Wie ist denn das möglich, dass innerhalb der linken Geschichte da ein Null-Lernprozess eintritt? Ja? Also ich fand hier das ein sehr gutes Beispiel bei Dieter Duhm, der für einige andere steht. Aber du hattest vorgeschlagen, dass wir zum Abschluss nochmal ganz in Ruhe uns den letzten Abschnitt von Peter Brückner reintun. Die Frage, ist die Konzentrationsfähigkeit noch da im Augenblick, oder wollen wir Päuschen machen und uns dann gemeinsam dran machen, oder ist das jetzt noch zusammen möglich? Ja, diese Päuschen hat es halt oft in sich. Ach ja, das glaube ich nicht. Also nicht so. Wenn man ihr Oberhaupt gab, ist vielleicht die Farbe nicht so groß. Weil sonst wird ihr Oberpause auch leicht. Darf man denn die Oberhaupt? Scheint. Ja, ich weiß nicht, wie ist es denn? Wie sieht es? Ist es okay? Wollen wir das noch machen? Ja, klar. Ja? Willst du, Christoph? Es ist das Beste, das vorzulesen, denke ich, weil es nicht immer so ganz einfach ist. Es ist auch kein sehr theoretischer Prosaiker. Ist er manchmal etwas gebunden und weil er so listig ist, formuliert, aber durchaus redlich. Manchmal wirkt er ein bisschen opportunistisch fast, eben typisch so professoral, versteckt sich hinter anderen und beispielsweise Horst Eberhard Richter, da schreibt er, den zitiert er auch in diesem Aufsatz nochmal, den wir jetzt die ganze Zeit im Bus haben, und sagt so schön, dieser Horst Eberhard Richter hat da einen brauchbaren Wahrheitskern mitgeliefert in seinem Gutachten damals, so sagt er sinngemäß, fügt dann aber in der Fußnote ebenso Verhalten hinzu, ganz lapidar, die affirmativen Aspekte der richterschen Aussagen brauchen hier nicht diskutiert zu werden. Also so laviert er sich immer an den Kollegen da so vorbei und versucht sie auch ein bisschen zu vereinnahmen gegen deren eigenen Intentionen, ja. Und diese eigenen Intentionen von denen, die verschiebt er dann an eine andere Stelle der Auseinandersetzung. Also er arbeitet eher indirekt. Und das ist natürlich auch sehr anstrengend, nicht nur für ihn gewesen, weil das nicht ewig geht und ja letzten Endes auch trotzdem herauskatapultiert wurde aus dem, trotz aller List, aus dem Apparat, der genau weiß, wer wo letzten Endes anzusiedeln ist. Und ich weiß nicht, wie das bei Nex dann gelaufen ist, mit denen ja auch häufig diskutiert hatte, wer dann wo gelandet ist, auf welcher Seite des Staatsapparates oder so, jenseits oder diesseits. Und dann wird bei Peter Brückner halt die Sache manchmal etwas dunkel, weil er diese List versucht einzuhalten.